Götz Kaufmann, Habergeier, Wolfgang Hübsch, Fräulein Jacobi, Uli Meier, Schmidt, Fritz Mulier, Habicht, Heribert Sasse, Schober, Hermann Scheidel-Eder. In weiteren Rollen Gerhard Dorfer, Fritz von Friedel, Karl Menrath, Peter Strauß, Hannes Tannheiser und Peter Urey. Musik Max Nagel, Tongestaltung Stefan Wirtitsch und Hertha Werner, Regieassistenz Maria Lind, Regie Robert Matejka. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur und dem Österreichischen Rundfunk 2005.